Som magtansagt, den Gründungstag der TVJK sucht dann am 9. September die Diplomaten und Militärattachés verschiedener Länder sowie die Vertreter der internationalen Organisationen in der TVJK, die Delegationen und Delegierten der Zuse-Ideologie-Studenten Organisationen, ein Abgeordneter des Oberhauses des japanischen Parlaments und seine Begleitung, die Gratulationsdelegation der Japan-Koreaner zur Feier des 68. Gründungstages der Republik, weitere ausländische Gäste und Auslandskoreaner, den Sonnenpalast zu Kumsusan auf und bezeigten den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ihre Hochachtung.